ist eine Erfahrung, eine leidvolle Erfahrung. Über diese, die meines Erachtens wichtigste Dimension des Themas Militärinternierung, nämlich den menschlich-existenziellen Bereich, wird uns anschließend Frau Hammermann ausführlich informieren. Hingegen werde ich mich darauf beschränken, nach einigen einleitenden Bemerkungen zur Terminologie und Anmerkungen zum historischen Umfeld des italienischen Kriegsaustritts mich auf die militärischen, politischen und wirtschaftlichen Implikationen der Militärinternierung zu konzentrieren. Das heißt, die Militärinternierten werden in meinem heutigen Vortrag im Wesentlichen als Objekt von Handeln und Interesse der Regierungen in Berlin und Salo dargestellt. Ich werde also auch fast mehr über die deutsch-italienischen Beziehungen sprechen, aber immer wieder auf diese Militärinternierten Bezug nehmen. Unter dem politischen Aspekt ist natürlich zunächst zu fragen, weshalb denn die Deutschen diese entwaffneten und gefangenen Italiener Militärinternierte nannten. Eine ungewöhnliche Bezeichnung, und ich möchte nur am Rande darauf hinweisen, dass der Terminus Militärinternierter, den die Genfer Konvention vom 27. Juli 1929 nicht berücksichtigt, der aber im völkerrechtlichen Sprachgebrauch angewendet wird auf Militärangehörige eines kriegführenden Staates, die in einem neutralen Land interniert wurden, in der konkreten Situation des Jahres 1943 und angesichts der eben gegebenen Beschreibung von Deutschen gegenüber Italienern überhaupt nicht in Anspruch genommen werden konnte. Ansonsten wird auf die Frage, die ich stellte, nach den Motiven für die Bezeichnung der Militärinternierten oft dahingehend geantwortet, dass das Regime in Berlin auf diese Weise den Italienern den Schutz der Genfer Konvention vorenthalten wollte und sie so der eigenen Willkür auslieferte. Auf den ersten Blick ist das überzeugend. Schließlich sagten sogar faschistische Funktionäre der Betreuungsdienststelle für Militär und Zivilinternierte bei der Botschaft der Repubblica Sociale Italiana in Berlin, dass die internierten Italiener für deren Behandlung, auch das möchte ich gerne hinzufügen, auf dem Papier Richtlinien bestanden, die durchaus vielversprechend klangen, dass diese internierten Italiener der Willkür ihrer Bewacher und Aufseher praktisch schutzlos ausgeliefert waren, weil sie sich eben nicht auf den Schutz der Genfer Konvention berufen durften. Dennoch hat man es bei der zitierten Antwort mit einer ex post facto Argumentation zu tun, die vom zutreffend beschriebenen historischen Sachverhalt auf dessen Ursachen schließt. Und sowohl anhand der Chronologie der Entscheidungsfindung für die Benennung der italienischen Kriegsgefangenen als auch aufgrund der inhaltlichen Bewertung, die der Terminus Militärinternierter im Vergleich mit dem des Kriegsgefangenen durch deutsche Militärs und Politiker erfuhr, lässt sich zeigen, dass diese Schlussfolgerung falsch ist. Betrachtet man die chronologische Entwicklung, so zeigt sich, dass für die italienischen Soldaten, die gemäß den Richtlinien für den Kriegsaustritt Italiens entwaffnet werden sollten, im Juli 1943 ausdrücklich die Internierung, nicht die Kriegsgefangenschaft, vorgesehen war. Daran änderte sich bis zum 7. September überhaupt nichts, denn in den damals herausgegebenen Einzelbestimmungen für den Umgang mit italienischen Militärangehörigen, die nicht beabsichtigten, auf deutscher Seite weiterzukämpfen, hieß es, die Betroffenen seien, ich zitiere, bis zur Entscheidung über die Entlassung zu internieren. Zwei Tage danach, am 9. September, ging eine neue Weisung. Mir war von Entlassung nicht mehr die Rede, vielmehr enthielt das Schriftstück nun präzise Anweisungen für die Verwendung der Italiener im wirtschaftlichen und militärischen Bereich. Vor allem ist jedoch hervorzuheben, dass diese jetzt erstmals als Kriegsgefangene angesprochen werden. eine Bezeichnung, die das Oberkommando der Wehrmacht in den grundsätzlichen Richtlinien für die Behandlung von Soldaten der italienischen Wehrmacht und Miliz vom 15. September 1943 beibehielt. Aber nur 5 Tage später befahl Hitler, dass man die italienischen Kriegsgefangenen ab sofort, ich zitiere, nicht als Kriegsgefangene, sondern als italienische Militärinternierte zu bezeichnen habe. Vermutlich handelt es sich um einen spontanen Entschluss, jedenfalls fehlen in den von mir eingesehenen Unterlagen irgendwelche Hinweise auf vorangehende Beratungen in dieser Angelegenheit. Im Duce ließ er seine Entscheidung in geeigneter Form, wie es hieß, aber wohl als Überraschung mitteilen. Was nun die vergleichende inhaltliche Bewertung der Bezeichnungen Militärinternierte und Kriegsgefangene anbelangt, so ergibt sich aus verschiedenen Befehlen, dass der Terminus Militärinternierter rein theoretisch betrachtet mitnichten von Anfang an negativ besetzt war. So hat man zum Beispiel italienische Soldaten, die sich weigerten, mit den Deutschen in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten, die jedoch widerstandslos ihre Waffen niederlegten, nach jenem Erlass vom 20. September, jenem Erlass Hitlers, den ich zitierte, als Militärinternierte eingeordnet, während diejenigen, die bewaffneten Widerstand leisteten, soweit sie nicht standrechtlich erschossen wurden, als Kriegsgefangene galten. Und Militärinternierte, die nach einem Fluchtversuch wiederergriffen wurden, bestrafte die Wehrmacht dadurch, dass sie diese zu Kriegsgefangenen erklärte. Das klingt scheinbar harmlos. Tatsächlich besaß eine solche Umetikettierung allerdings oft verhängnisvolle Folgen, denn in aller Regel wurden jene italienischen Kriegsgefangenen in das Operationsgebiet des Heeres im Osten zum Arbeitseinsatz verbracht. 52% von jenen zu einer völkerrechtswidrigen Verwendung in dieses Operations gebrachten Männer haben das nicht überlebt. Auch die Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes betonte gegenüber Repräsentanten der Repubblica Sociale Italiana wiederholt, dass die Militärinternierten grundsätzlich besser behandelt werden müssten als Kriegsgefangene anderer Nationalität. Andererseits steht fest, dass dass Vertreter des Auswärtigen Amtes den juristisch nicht klar definierten Status des Militärinternierten ebenfalls gegen die italienischen Gefangenen ausspielten. So etwa, als sich der Leiter der Betreuungsdienststelle für Militär- und Zivilinternierte darüber beschwerte, dass Unteroffiziere zur körperlichen Arbeit herangezogen würden. Sein Protest stützte sich auf die Bestimmungen der Genfer Konvention. Der Protest, so hieß es in der Antwort, sei gegenstandslos, weil die Italiener eben keine Kriegsgefangenen, sondern Militärinternierten darstellten und somit hatte die Genfer Konvention für sie keine Geltung. Umgekehrt verfuhr der Reichsminister der Justiz, als das Verbot des Umgangs mit deutschen Frauen und Mädchen auf die italienischen Internierten ausgedehnt werden sollte. Nun behauptete man, dies sei zulässig, weil die Militärinternierten wie Kriegsgefangene behandelt würden. Für Kriegsgefangene war derartiger Umgang verboten. So einfach war das und um das Bild des absolut willkürlichen, rein opportunistischen Gebrauchs der Termini Militärinternierte und Kriegsgefangene zu komplettieren, sei darauf hingewiesen, dass sie als Kriegsgefangene strafweise ins Operationsgebiet des Heeres im Osten abgeschobenen Italiener dort wieder offiziell als Militärinternierte geführt wurden. Nach dem bisher Gesagten ist erstens festzuhalten, dass Hitler 8 Tage nach der Befreiung Mussolinis die Bezeichnung italienische Kriegsgefangene in Militärinternierte abänderte. Wahrscheinlich spielte hierbei die Rücksichtnahme auf die innere Situation des faschistischen italienischen Teilstaats eine Rolle. Immerhin schien der ungebräuchliche und verschwommene Begriff geeignet zu sein, die Italiener über das wahre Schicksal ihrer Landsleute wenigstens vorübergehend zu täuschen. Und das war für den Duce hinsichtlich der Konsolidierung seiner Herrschaft gewiss von Vorteil. Eine Festigung der faschistischen Macht diente wiederum Hitlers eigenen Interessen, denn sie erleichterte den Deutschen die Besetzung und Kontrolle des Landes. Zweitens ist zu konstatieren, dass ich hinter der Entscheidung, die gefangenen Soldaten als Militärinternierte zu benennen, nicht die Absicht verbarg, dadurch eine besonders nachteilige Behandlung der Italiener zu ermöglichen und rechtlich abzusichern. Giorgio Rochat und in erweitertem Rahmen Dimut Meyer haben meines Erachtens zu Recht darauf hingewiesen, dass das nationalsozialistische Regime für seinen Umgang mit den Kriegsgefangenen keine formaljuristischen Begründungen oder terminologischen Feigenblätter benötigte. Drittens ist festzustellen, dass, wie sich bald zeigte, die Klassifizierung der Italiener als Militärinternierte es de facto erleichterte, sie auf verächtliche, hasserfüllte und oft auch menschenverachtende Weise zu behandeln. Aber der Begriff bildete eben hierfür keine Voraussetzung. Das beweist nicht zuletzt der, wie von mir dargelegt, völlig voluntaristische oder die völlig voluntaristische Anwendung der Bezeichnungen Militärinternierte und Kriegsgefangene. Und viertens folgt aus all dem dafür, dass die Militärinternierten auf der vorletzten Stufe der Gefangenenhierarchie des Dritten Reiches standen, waren nicht terminologische Vorgaben entscheidend, sondern historische Fakten und Gegebenheiten, auf die ich noch zurückkomme. Im Hinblick auf das geschichtliche Umfeld des Kriegsaustritts beschränke ich mich auf Akzentsetzungen. Es ist allgemein bekannt, dass sich die deutsche Führung spätestens seit dem Verlust von Nordafrika, wo die letzten italienischen Truppen am 13. Mai 1943 in Tunesien kapitulierten, auf diese Eventualität, die Eventualität des Kriegseintritts einstellte und vorbereitete. Bereits am 21. Mai lagen erste Entwürfe für operative Weisungen vor, die das Eingreifen der Wehrmacht bei einem Umschwung in Italien regeln sollten. Nach der Landung der Alliierten auf Sizilien am 10. Juli eskalierte die Krise an der europäischen Südflanke und als Mussolini am 25. Juli stürzte, waren für Hitler die Würfel an sich gefallen. Er versuchte, wenn auch vergeblich, den Staatsstreich gegen die neue italienische Regierung, plante die Befreiung des Duce und vermehrte nun zielstrebig die deutschen Divisionen in Italien und auf dem Balkan. Meine Damen und Herren, leicht fiel das den Deutschen damals nicht, deren Truppen sich inzwischen im Osten überall auf dem Rückzug befanden. Und dennoch musste man die Ostfront von wertvollen, dort benötigten Verbänden entblößen, um der Gefahr im Süden zu begegnen. Ich meine, wir befinden uns damals bereits in der Phase der Umorientierung der deutschen Strategie insgesamt von Ost nach West, jene letzte strategische Entscheidung Hitlers, die er dann auch am 3. November 1943 fällte, nämlich mit der Schwerpunktverlagerung nach Westen, zeichnet sich im Rahmen des italienischen Kriegsaustritts bereits ab. Genau zwei Monate vor jener Umorientierung der deutschen Strategie im November 1943 schloss die Regierung Badoglio mit den Alliierten einen Waffenstillstand, als dieser am 8. September offiziell bekannt gegeben wurde, standen in Südfrankreich, Italien und auf dem Balkan mehr als 600.000 deutsche Soldaten des Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS bereit, um rund 3.700.000 italienische Militärangehörige zu entwaffnen. Gleichzeitig sollten die bis dahin von den Italienern gehaltenen Gebiete besetzt und gegen die alliierten Invasionsstreitkräfte verteidigt werden. Von diesen Zielsetzungen, auch das ist bemerkenswert, besaß die italienische Führung seit Wochen ziemlich genaue Kenntnis. Und im Übrigen durfte niemand erwarten, dass die Wehrmacht von Südfrankreich und dem Balkan einmal ganz abgesehen den italienischen Raum freiwillig räumen würde. Insgesamt betrachtet beschrieben die ursprünglich für den Fall Achse eingeplanten Gegenmaßnahmen realpolitisch begründete und begründbare Aktionen. Eine außergewöhnliche Entwicklung trat erst ein, als sich Hitler und die Wehrmachtführung nach der Auslösung des Falles Achse nicht mehr auf militärisch unverzichtbar und völkerrechtlich zulässige Maßnahmen beschränkten. Das war am 10. September oder seit dem 10. September der Fall. Denn um den sich versteifenden italienischen Widerstand zu brechen, erging damals der erste der verbrecherischen Befehle, Die Ungesetzlichkeit des eigenen Vorgehens war der Wehrmachtführung voll bewusst, erklärte sie doch die Verbrechen zu politischen, wie es wörtlich hieß, außerhalb der gerichtlichen Zuständigkeit der Wehrmachtjustiz liegenden Maßnahmen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch hier, ich habe das auch schon an anderer Stelle getan, betonen, dass einige der in Rede stehenden Weisungen auf keinem anderen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs, auch nicht im rassenideologischen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, eine Entsprechung finden. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Verhalten der Wehrmacht gegenüber den italienischen Militärangehörigen, dass die auch unter Historikern häufig anzutreffende Überzeugung, man habe es bei der Befehlsgebung für den Ostkrieg, also beim berühmten Kommissarbefehl, bei der Regelung des Einsatzes von SD und SS im Verbande des Heeres und beim Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Fall Barbarossa mit einem in der deutschen Militärgeschichte absolut einzigartigen Vorgang zu tun hat, irrig ist. Lediglich eine Handvoll von Offizieren des Heeres tat, was jeder Wehrmachtangehörige nach § 47 Militärstrafgesetzbuch tun durfte. Sie verweigerten die Ausführung dieser Befehle. Im Allgemeinen wurden völkerrechtswidrige oder verbrecherische Weisungen in Süd- und Südosteuropa 1943 allerdings genauso befolgt wie vorher in der Sowjetunion. Ich beschränke mich hierbei auf die Nennung von solchen Maßnahmen, die ich persönlich als reine Mordbefehle bezeichnen würde. Nämlich erstens die standrechtliche Erschießung von Truppenkommandeuren, deren Untergebene nach einem kurzbefristeten Ultimatum nicht die Waffen streckten. Zweitens, die Exekution von Offizieren, falls ihre Soldaten Waffen oder Munition in die Hände von Aufständischen fallen ließen oder mit diesen zusammenarbeiteten. Drittens, dass, wie man ausdrücklich betonte, ohne alle Formalitäten durchzuführende und so auch praktizierte Erschießen von in Zivilkleidung angetroffenen italienischen Militärangehörigen. Viertens, die brutale Tötung von italienischen Soldaten, die sich auf Kefalenia ergeben wollten. Wir können davon ausgehen, dass ca. 6.300 italienische Soldaten aufgrund der verbrecherischen Weisungen und Befehle ihr Leben verloren, dass pro von ihnen starb zwischen dem September und dem November 1943, also während der eigentlichen Entwaffnungsaktion, die allerdings in Italien erheblich früher abgeschlossen war, auf dem Balkan dauerte es bis in den November an, auch auf den Inseln. In deren Verlauf legten in Nord- und Mittelitalien ca. 416.000 italienische Soldaten die Waffen nieder, im Bereich oder im Raum von Rom, und in Süditalien waren es 102.000, in Südfrankreich maximal 59.000 und auf dem Balkan und den Inseln des östlichen Mittelmeeres ca. 430.000. Die etwa 600.000 deutschen Soldaten entwaffneten somit ca. 1.700.000 Ex-Verbündete. Der Rest der königlichen Armee, immerhin bis zu 2.600.000 Mann, begab sich nach Hause, schloss sich den Partisanen an oder blieb in Süditalien im von den Alliierten besetzten Gebiet vorerst noch unter Waffen. Nahezu 196.000 der entwaffneten Italiener konnten sich einer Deportation ins Reich und in von Deutschland besetzte Gebiete durch Flucht entziehen oder entgingen der Gefangenschaft aufgrund besonderer Vereinbarungen zwischen deutschen und italienischen Befehlshabern, zum Beispiel bei der Übergabe von Rom und Neapel war das der Fall. Von den tatsächlich, wenn auch mitunter nur sehr kurze Zeit, in Gefangenschaft befindlichen Militärangehörigen erklärten sich bis zum Frühjahr 1944 rund 186.000 bereit als Kampf- bzw. Hilfswillige in der Wehrmacht oder als Soldaten in den neuen Streitkräften der Repubblica Sociale Italiana zu dienen. Im Hinblick auf die Zahl der in den Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht verbliebenen Italiener lassen sich meiner Meinung nach erst für Anfang Februar zuverlässige Aussagen machen. Bis dahin scheint mir alles sehr im Fluss zu sein. Maximal lebten damals in den Lagern im Reich und in den besetzten Gebieten 607.331 und in denjenigen im Operationsgebiet des Heeres im Osten 8.481 Militärinternierte, also 615.812 Mann, von denen 503.773 arbeiteten, also ein relativ hoher Prozentsatz. bis Ende Juli 1944, das ist der Zeitpunkt, für den die letzte vollständige Erhebung vor der zwangsweisen Überführung der Militärinternierten in das zivile Arbeitsverhältnis vorliegt, verringerte sich die Gesamtzahl auf 586.479, eine Abnahme, in der auch die 5.365 italienischen Gefangenen enthalten sind, die nach der Zerstörung oder Vernichtung der Heeresgruppe Mitte durch die Rote Armee im Zeitraum 22. Juni bis 8. Juli 1944 als tot oder vermisst gemeldet wurden. Ende Juli waren von den damals noch vorhandenen Militärinternierten insgesamt 516.143 in Arbeit eingesetzt, also der Grad derer, die in Arbeit eingesetzt, der Prozentsatz derer, die zur Arbeit eingesetzt waren, ist sogar noch angehoben worden. Das System ist effektiver geworden, wenn Sie so wollen. Außer auf die Kriegsgefangenen und deportierten Menschen ist im Rahmen des italienischen Kriegsaustritts auch auf die gewaltigen Mengen an Waffen und Material hinzuweisen, die den Deutschen in die Hände fielen. Die Wehrmacht erbeutete nach dem 8. September mehr als in irgendeinem der vorangegangenen Feldzüge, den gegen die Sowjetunion ausgenommen. Deshalb habe ich den Fall Achse in meinem Buch ironisierend auch als den letzten Sieg der deutschen Wehrmacht bezeichnet, während Giorgio Rochat aus italienischer Perspektive und völlig ohne jede Ironie von der größten militärischen Katastrophe des neuzeitlichen Italien sprach. Darum handelt es sich in der Tat. Und man fragt sich nach den Gründen für den Erfolg der deutschen Divisionen. Schließlich zeigten sich die Italiener numerisch deutlich überlegen. Auch ist zu berücksichtigen, dass große Teile der in Italien dislozierten deutschen Verbände während der Entwaffnungsaktion bereits im Abwehrkampf gegen die in der Nacht vom 8. auf den 9. September 1943 bei Salerno gelandeten Alliierten standen. Meiner Meinung nach, und so sehen das die meisten Historiker, die sich damit beschäftigt haben, waren bei der Entwaffnung und Gefangennahme der italienischen Soldaten die enorme qualitative, vor allem waffentechnische Überlegenheit der Wehrmacht und die nahezu perfekte Vorbereitung sowie zielstrebige Durchführung der Operationen ausschlaggebend. Weniger berücksichtigt wird in der Historiografie ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, nämlich das Faktum, dass die deutschen Generale den italienischen Befehlshabern witter besseres Wissen, versicherten, ihre Truppen würden, sobald sie die Waffen abgegeben hätten, nach Hause entlassen und oder nach Italien abtransportiert. Man spekulierte da ganz nüchtern mit der Kriegsmüdigkeit und einige der italienischen Generale ließen sich täuschen und es ist schwer zu sagen, weshalb. Aber als Folge dieser Gutgläubigkeit wurden fast mühelos ganze Armeen entwaffnet, paralysiert durch den Oberbefehlshaber. Darüber hinaus fiel auf italienischer Seite die unter einem fast schon unglaublich komplex leidende, gänzliche, unzulängliche politische und militärische Vorbereitung auf den Kriegsaustritt ins Gewicht. Drei Fakten, meine ich, stellten sich in diesem Zusammenhang für den militärischen Bereich und damit auch für die künftigen Militärinternierten und ihr Schicksal als besonders verhängnisvoll heraus, denn da fing es ja so unmittelbar an. Erstens, das Versäumnis, die deutschen Truppen schon am Abend des 8. September und nicht erst drei Tage später zu Gegnern zu erklären. Selbstverständlich hätten das Kommando Supreme und der Generalstab des Heeres die ihnen jeweils unterstellten Truppen darauf durch eindeutige Befehle rechtzeitig einstellen müssen, was nicht geschah. Zweitens, es wirkte sich ausgesprochen nachteilig aus, dass es den italienischen Kommandeuren untersagt war, in einer Situation wie derjenigen, die am Abend des 8. September gegeben war, von sich aus initiativ zu werden. Sie durften nämlich aufgrund der erhaltenen Weisungen nur nach einer deutschen Aggression reagieren. Drittens, als katastrophal erwies es sich, dass die Truppe in den entscheidenden Tagen zwischen dem 8. und dem 11. September von der obersten militärischen Führung im Stich gelassen wurde. Ich muss diesen schönen Exodus aus Rom hier nicht nochmal schildern, der ist allgemein bekannt. Nach der Entwaffnung gelangte die Masse der anfangs etwa 810.000 Militärinternierten in Durchgangslager im jeweiligen Einsatzraum. Von dort wurden sie dann in Offizier- und Mannschaftsstammlager abgeschoben, die im Zuständigkeitsbereich des Oberkommandos der Wehrmacht, also außerhalb des Operationsgebietes, lagen. Ohne in die Einzelheiten zu gehen, möchte ich zumindest erwähnen, dass sich schon während der Transporte, die als Vorzimmer zur Hölle bezeichnet worden sind, der brutale Umgang mit den Militärinternierten manifestierte. Besonders extrem fielen die Bedingungen aus, unter denen die italienischen Gefangenen von den Inseln des östlichen Mittelmeeres zum griechischen Festland transportiert wurden. Nach einer persönlichen Intervention Hitlers, und auch das ist interessant, ich will das mal einflechten, dass im Bereich der Militärinternierten sich immer wieder zeigt, dass Hitler hineindirigiert bis auf die untersten Ebenen. Also er kümmert sich um die kleinsten Kleinigkeiten, relativ harmlose Geschichten werden zur Führerentscheidung hochgespielt. Das ist für den Historiker ganz aufschlussreich, der sich mit der Person Hitler befasst und mit der Struktur des Dritten Reiches und den Herrschaftsstrukturen des Dritten Reiches. Gut, diese Militärinternierten wurden also unter Vernachlässigung aller Sicherheitsbestimmungen, die für Seetransporte normalerweise gelten, und unter Missachtung, bewusster Missachtung der Auflagen, die die Genfer Konvention macht, von den Inseln abgefahren. Zweifellos ist hierbei zu berücksichtigen, dass konkrete Sachzwänge die möglichst schnelle Räumung der Inselstützpunkte notwendig machte. Ich möchte nur erinnern an die sehr, sehr knappen Verpflegungsvorräte auf den Inseln, auch auf die innere Sicherheitslage, die dort oftmals prekär gewesen ist. Darüber hinaus beeinflussten der Mangel an eigenem Schiffsraum und die Seeluftüberlegenheit des Gegners die Transporte auf dem Seeweg. Das ist alles gesichert und ist anzuerkennen. Aber mit derartigen Umständen ist nicht zu erklären, warum von ca. 76.600 überführten Italienern 13.300 oder 17% den Tod fanden, während im September und Oktober 1944, als die Heeresgruppe F gezwungen war, die deutschen Soldaten von den Inselstützpunkten auf das Festland zu überführen, von rund 37.200 deutschen Soldaten ganze 380 oder 1% starben. Obwohl sich damals im Herbst 1944 die See- und Luftlage für die deutsche Seite gegenüber dem Zeitraum, in dem die Italiener abgefahren worden sind, erheblich verschlechtert hatte. Diejenigen Militärinternierten, die diese Transporte und natürlich auch die anderen zu Lande überlebten, gelangten also, wie ich schon andeutete, in aller Regel irgendwann in ein außerhalb des Operationsgebiets gelegenes Lager der Wehrmacht. Dort waren ihnen im Allgemeinen alle Pflichten der Kriegsgefangenen auferlegt, während die Respektierung der Rechte, die jenen zukamen, vom Wohlwollen der deutschen Seite abhing. Als Schutzmacht der italienischen Militärinternierten fungierte die Repubblica Sociale Italiana, und auch hier zeigt sich, dass die Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten in der Tat besonderer Art waren, denn dass die Repubblica Sociale Italiana Schutzmacht der Militärinternierten war, war gemäß der Definition Schutzmacht schlicht unmöglich. Deren Vertreter, die Vertreter der Repubblica Sociale Italiana, konnten zwar etwas erbitten, vorschlagen, beantragen oder sogar fordern, aber sie konnten nichts in eigener Verantwortung durchsetzen oder gar verbessern. Daran änderte sich auch dann nichts, als im Februar 1944 die bereits erwähnte Betreuungsdienststelle gegründet oder eingerichtet worden war. Nun bin ich mir bei solchen Akzentsetzungen und Feststellungen selbstverständlich der Binsenweisheit bewusst, dass 600.000 Militärinternierte zugleich 600.000 Einzelschicksale verkörperten. Es ist auch unbestritten, dass die jeweiligen Existenzbedingungen in den verschiedenen oder zahlreichen Kriegsgefangenen und Arbeitslagern nie identisch waren. Und so sammelten diese Männer, die da eingesperrt gewesen sind, durchaus unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Aufsehern beim Arbeitseinsatz, mit dem Bewachungspersonal in den Lagern oder mit Deutschen, mit denen sie in Berührung kamen. Ein zentrales Problem, und vielleicht vertieft Frau Hammermann das noch, bei Untersuchungen über die Internierten liegt somit in der Verallgemeinerungsfähigkeit der gemessen an der Gesamtzahl der Gefangenen, verhältnismäßig wenigen Angaben, die in Briefen, Tagebüchern, Memoiren oder auch in offiziellen Berichten überliefert sind. Denn es handelt sich bei solchen Zeugnissen ja nicht um eine den Anforderungen der modernen Meinungsforschung genügende Auswahl von Urteilen über die Zeit der Gefangenschaft, sondern um eine rein zufällig hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer Autoren unausgewogenen Dokumentation. Aber auch wenn eine repräsentative Erhebung fehlt, und das ist für den Historiker für die Zeit vor 1945 der Normalfall, meine ich, dass es uns die zur Verfügung stehenden Quellen gestatten, eine Beschreibung des Alltags der Militärinternierung vorzunehmen, die das Allgemeine und auch das Vorherrschende kenntlich macht. Thesenartig zusammengefasst, denn ich will hier nichts vorwegnehmen, scheint mir die Realität jener falsch etikettierten Kriegsgefangenschaft durch folgende Faktoren gekennzeichnet gewesen zu sein. Unerträglicher Hunger, der viele Militärinternierte schließlich doch zur Kollaboration zwang. Und die Betonung liegt auf Zwang. Hohe gesundheitliche Gefährdung der Gefangenen, deren medizinische Versorgung katastrophal genannt werden muss. Überforderung beim Arbeitseinsatz und unzureichende Ernährung, was nicht selten zum körperlichen Ruin führte. Willkürliche, auch brutale Behandlung durch das deutsche und ausländische Bewachungspersonal. Fehlender Rechtsschutz, insbesondere bei Verwicklung in Strafverfahren. Häufige Diskriminierung der italienischen Gefangenen seitens der deutschen Bevölkerung. Unzureichende materielle Unterstützung durch die Repubblica Sociale Italiana, miserable in den Wintermonaten, geradezu unerträgliche Lebensbedingungen in den Barackenunterkünften. Ich belasse es bei diesen Bemerkungen und verweise auf Frau Hammermann, die das differenziert untersuchen wird. Im Zusammenhang mit meinen einleitenden Überlegungen zur Terminologie wurde von mir behauptet, dass die Repräsentanten der Repubblica Sociale Italiana gegenüber deutschen Politikern und Militärs als Bittsteller auftraten. Dies erklärt sich primär aus der Tatsache, und cum grano salis haben das die Referate des gestrigen Tages bestätigt, erklärt sich aus der Tatsache, dass sie als Vertreter eines Regimes agierten, das seine Macht von Hitler geborgt hatte. Was freilich nicht ausschloss, dass Mussolini eigene Planungen, wenn auch meist sehr kurzfristig, also auf Kurzziele, auf Nahziele angelegte, entwickelte und auch zu realisieren versuchte. Dies zeigte sich nicht zuletzt im Kontext von deutsch-italienischen Interessengegensätzen über die Verwendung der Militärinternierten. Ich will das anhand von zwei Beispielen andeuten. Auf das hiermit zugleich zumindest indirekt berührte Problem, das ja gestern auch schon immer wieder anklang, nämlich das Problem der Definition der Herrschaftsvorstellungen Mussolinis nach dem 12. September oder die Bestimmung seiner Motive für die Übernahme der Regierung in der Repubblica Sociale Italiana gehe ich bewusst nicht ein, denn das ist ein hochkompliziertes, diffiziles Thema, das einen eigenen Vortrag erfordern würde. Das lässt sich nicht so mit ein paar Quellenhinweisen abtun. Gut, das erste Beispiel betrifft die Aufstellung von Streitkräften der faschistischen Republik. Ein Begehren, das von der politischen Notwendigkeit diktiert wurde, ein bestimmtes Maß an formaler Eigenständigkeit und Souveränität zu beweisen. In einem derartigen Verständnis akzeptierte die deutsche Seite schließlich die neue, innerhalb der Wehrmacht allerdings mehr symbolisch verstandene Armee des Duce. Über die Einzelheiten der militärischen Zusammenarbeit zwischen Berlin und Salon wird Herr Cajani anschließend berichten, sodass ich mich auf einige Hervorhebungen beschränken kann, die verständlich machen sollen, dass es bei der Auseinandersetzung über Mussolinis Divisionen nicht allein um die Frage der Rekrutierung des Personals, sondern aus deutscher Sicht um langfristige politische Zielsetzungen ging. Der Wunsch, den Personalbedarf der künftigen Armee, ich lasse hierbei die Aufstellung der SS, der italienischen SS, unberücksichtigt, das ist ein Sonderfall, aus dem Bestand der Militärinternierten zu befriedigen, stieß in erster Linie im Oberkommando der Wehrmacht auf Ablehnung. Denn die deutsche militärische Führung, aber nicht nur sie, war überzeugt, dass der Einsatz der gefangenen Italiener in der Rüstungsindustrie für die eigene Kriegführung am vorteilhaftesten sein würde. Eine Einstellung, die sowohl das etwa seit dem Winter 1940-41 im deutschen Offizierkorps wieder dominierende negative Urteil über die italienischen Soldaten, als auch das bei Hitler tief ausgeprägte Misstrauen gegenüber den Militärinternierten ausdrückte. Das war der eine Punkt, aber außerdem, und das erscheint mir historisch gesehen bedeutsamer, artikulierte sich in dieser Haltung zugleich eine profunde Abneigung der Wehrmachtführung gegenüber, wie es hieß, der Heranziehung fremdländischer Kämpfer. Nun ist bekannt, dass die Deutschen Ende 1943 längst nicht mehr ohne jene Fremden auskommen, aber sie mochten sie ganz einfach nicht, hatten intern meist nur Hohn und Spott für sie über, auch wenn sie für sie arbeiteten. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Feldmarschall Keitel auf die Eingliederung der Militärinternierten in den Arbeitsprozess drängte, um dadurch, wie er sagte, deutsche Kämpfer für die Front freizumachen. Diese waren eben nicht nur für ihn immer noch die besten und die einzig zuverlässigen Soldaten. Im Hinblick auf Italien kam er dieser Zurückhaltung ferner hinzu, dass in politischen und militärischen Kreisen Deutschlands im November 1943 erstmals und dann mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder der sorgenvolle Verdacht entstand, in Mussolinis Staat könnte es zu einer Wiederholung des 8. September kommen. Bekanntermaßen konzentrierte sich das Oberkommando der Wehrmacht Mitte November nicht so sehr auf die neuen Streitkräfte des Duce, viel intensiver dachte man über die Schaffung einer territorialen Verwaltungsorganisation nach, die, ich zitiere, im Falle einer Auflösung der italienischen Regierung die Geschäfte übernehmen würde. Zitat Ende. Rudolf Rahn, Hitlers Botschafter in Fasano, sagte Mussolini am 28. November aus gegebenem Anlass und ganz offen, die Deutschen wünschten weder ihm noch sich die Erfahrung eines zweiten Verrats. Es herrschte also Misstrauen zwischen Berlin und Salon, und dieses war wohl auch dafür maßgeblich, dass der Vertreter des Wehrmachtführungsamtes in einer Ende 1943 abgehaltenen interministeriellen Ressortbesprechung über die Verteilung der Militärinternierten erklärte, die Wehrmacht, Zitat, habe im Allgemeinen kein Interesse an der Einstellung Freiwilliger aus Kreisen der Militärinternierten und werde in der Regel auf freiwillige Meldungen nicht eingehen. Wie wir wissen, war das nicht das letzte Wort, aber es ist zunächst mal für die Beurteilung der Italiener und die Einstellung ihnen gegenüber ganz interessant. In der Präferenz für den Arbeitseinsatz der Militärinternierten und in der ablehnenden Haltung gegenüber deren Heranziehung für die faschistischen Divisionen auf Weisung Hitlers verweigerte die Wehrmacht diesem Projekt seit Dezember 1943 insgeheim jegliche Unterstützung, zeigte sich nicht nur eine situativ begründete Einstellung. Es ging nämlich, wie schon angedeutet, um politische Fernziele. Anders gewendet, es ging um die Frage der Souveränität des faschistischen Italien in der Nachkriegszeit. Hierbei kann man unter anderem, ich könnte andere Beispiele zitieren, aber das ist besonders deutlich, den Großadmiral Dönitz anführen, der sozusagen als Sprecher der Wehrmachtführung am 9. Dezember 1943 apodiktisch feststellt, und ich darf in Erinnerung rufen, dass damals also man sich geeinigt hatte über die Aufstellung von Streitkräften für die RSI und so weiter, Dönitz stellte also fest, es werde in der Zukunft, Zitat, keine selbstständige italienische Wehrmacht mehr geben, Zitat Ende. Mussolinis diesbezügliche Bestrebungen, so fügte er hinzu, seien nicht zu unterstützen. Und der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine hatte nicht übertrieben, er war auch nicht vorgeprescht, denn 10 Tage später bestätigte ihm Hitler, dass Deutschland, Zitat, auf lange Sicht kein Interesse an italienischen Streitkräften habe. Was man also der Repubblica Sociale Italiana trotz des Misstrauens hinsichtlich ihrer inneren Stabilität und der Geringschätzung italienischer Soldaten zubilligte, das aus Gründen der politischen Opportunität war, wie gesagt, eine kleine, von der Wehrmacht kontrollierte Armee. Zuweilen kam unter deutschen Militärs sogar der Gedanke auf, diese zwischendurch wieder zu entwaffnen. Die Schaffung nationaler faschistischer Großverbände bedeutete also nicht einen Schritt in Richtung auf die von Salò angestrebte Eigenständigkeit, sondern stellte einen reinen Scheinerfolg dar, blieb eine Aktion, die die deutsche Seite stets kontrollierte. Das zweite Beispiel für das Bestreben der faschistischen Führung, sich als eigenständige politische Kraft auszuweisen, bietet der Statuswechsel im Sommer 1944. Die Bemühungen um die Überführung der Militärinternierten in den Status von zivilen Arbeitern waren innen- und bündnispolitisch motiviert. Denn zum einen wirkte sich die Tatsache, dass 600.000 Italiener in deutschen Lagern dahin vegetierten, ungünstig auf die innere Stabilität der RSI aus, die man noch festigen wollte, und zum anderen machte sie die formal weiter bestehende deutsch-italienische Allianz unglaubwürdig. Den ersten Versuch, eine Änderung herbeizuführen, unternahm man am 19. November 1943, als der Leiter der italienischen Militärmission in Deutschland, Cannavari, dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht eine Denkschrift vorlegte, in der er empfahl, alle internierten Italiener, die nicht in den Militärdienst der Republik von Salò überwechseln wollten, in freie Arbeiter umzuwandeln. Der spätere Chef der Betreuungsdienststelle Vaccari drängte Mussolini einige Tage danach, in dieser Hinsicht initiativ zu werden. Auch Anfuso befürwortete einen derartigen Schritt. Und angeblich bombardierte die Betreuungsdienststelle seit Ende Februar 1944 das Auswärtige Amt mit Schriftsätzen, deren oberstes Ziel es gewesen sei, die Internierten in ein ziviles Arbeitsverhältnis zu überführen. Ich habe diese Bombardierung nicht nachvollziehen können, aber Tatsache ist, dass Ende März 1944 Vaccari dem Staatssekretär von Steengracht zwei relativ umfangreiche Denkschriften überreichte, in denen er ein stufenweises Vorgehen empfahl. Man könne, so der Vorschlag, zunächst mit der Statusänderung von Gefangenen in 3 oder 4 Mannschaftsstammlagern beginnen. Wenn sich das bewährte, könnten die anderen folgen. Ein Modell, das der deutschen Seite offensichtlich zusagte, denn seit dem 25. April 1944, also nur 2 Tage nach dem vergeblichen Vorstoß in dieser Angelegenheit von Mussolini bei seinem Treffen mit Hitler in Gläsheim, favorisierte auch Berlin ein derartiges Vorgehen. Es sei angemerkt, dass Saukel, der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, dieses Projekt ausdrücklich und intensiv unterstützte. Die Wehrmacht übte sich wieder einmal in Obstruktion und auch Speer hatte Bedenken. Und so wurde das Ganze die ganze Angelegenheit zur Führerentscheidung. Und Führerentscheidungen brauchten ihre Zeit. Festzuhalten ist jedenfalls, dass Hitler vor seinem Treffen mit Mussolini am 20. Juli 1944, es war das letzte Treffen mit Mussolini, keinen Befehl für die Durchführung der Statusänderung gab. Das wird in der Literatur oft falsch dargestellt. Bei jenem Zusammensein im Führerhauptquartier thematisierte der Duce, wie erwartet, das Problem der Kriegsinternierten. Das ist ein neuer Begriff für die italienischen Kriegsgefangenen. Er bat hierbei auch um ein Geschenk, wie er sagte. Und Mussolini erhielt in der Tat mehr, als er zu fordern gewagt hatte. Das heißt, Hitler ging über die an sich erbetene experimentelle Umwandlung einer begrenzten Zahl von Militärinternierten hinaus und ordnete stattdessen die generelle Statusänderung für alle Militärinternierten an. Nicht alle wirklich, es gab einige Ausnahmen, insbesondere gegenüber den Offizieren und einigen, die sich in besonderer Verwendung befanden. Damit obsiegte im Interessengegensatz über die Verwendung und Einstufung der Militärinternierten offenbar die italienische Seite, denn Hitler machte formale Zugeständnisse. Tatsächlich stellten diese allerdings lediglich ein Ergebnis kriegswirtschaftlicher Nützlichkeitserwägungen dar. Das heißt, aufgrund der stetig kürzer werdenden Personaldecke des Deutschen Reiches, der deutschen Kriegswirtschaft, Ressourcen gab es nicht mehr, sah man sich gezwungen, die Produktionsleistung der vorhandenen Arbeitskräfte zu optimieren. Da musste etwas geändert werden in deren Behandlung. Und genau dazu sollte auch der Statuswechsel aus deutscher Sicht beitragen. Berlin erwartete also einen Anstieg der Produktivität bei den häufig als arbeitsunwillig beurteilten Italienern, da jene außerdem in Deutschland und unter der Kontrolle der Reichsbehörden verblieben, war das Experiment ohne jedes Risiko. Insgesamt gesehen beruhte Mussolinis Erfolg also nicht auf einer bestandenen Konfrontation mit Hitler, vielmehr ergab er sich aus dem sich ändernden Kalkül der deutschen Führung. Der Duce erhielt das gewünschte Geschenk. Doch andererseits will ich dem hinzufügen, dass die Tatsache, dass zumindest einige Vertreter des Regimes ganz gewiss im Interesse des Faschismus, Faschisten handeln eben für den Faschismus, das ist eine banale Tatsache, so wie Kapitalisten kapitalistisch handeln, da braucht man sich nicht drüber erregen, also als Faschisten oder für den Faschismus handeln, aber auch aus humanen Beweggründen sich darum bemühten, diese Kriegsgefangenen oder Militärinternierten relativ frühzeitig bereits in ein ziviles Arbeitsverhältnis zu überführen, wobei sie davon ausgingen, dass ihre Existenzbedingungen dann besser wären. Diese Tatsache bleibt von diesem Scheinerfolg unberührt. Wie zu Beginn meines Vortrags angekündigt, möchte ich abschließend fragen, welche Faktoren für die von mir lediglich angedeutete bedrückende Behandlung der italienischen Gefangenen entscheidend waren. Bei der Suche nach Antworten gehe ich von zwei Prämissen aus, die ich dann hier allerdings nicht weiter ausführen kann. Die erste betrifft das Verhältnis zwischen Deutschen und Italienern. Sie besagt, dass eine Motivanalyse, die mehr als situationsbezogene Faktoren erarbeiten soll, nicht allein den Umgang mit den Militärinternierten, sondern darüber hinaus die Einstellung der deutschen Bevölkerung zum italienischen Menschen an sich einschließen muss. Daraus ergibt sich die methodische Forderung nach einer vergleichenden Untersuchung der Verhaltensweisen von Deutschen gegenüber italienischen Kriegsgefangenen, Fremdarbeitern, Zwangsarbeitern, Deportierten der italienischen Zivilbevölkerung und den bündnistreuen Militärangehörigen. Eine zweite Prämisse bezieht sich auf die Position Italiens im machtpolitischen Kalkül der Führung des Dritten Reiches. Konstatiert wird, dass der italienische Kriegsaustritt keinen Wendepunkt, also keine Zäsur für die nationalsozialistische Italienpolitik und das Italienbild von Vertretern der deutschen Führungseliten darstellte, sofern man die Auswirkungen des 8. September im Kontext einer evolutionären Entwicklung seit dem Kriegseintritt Mussolinis im Juni 1940 interpretiert. Das Ergebnis dieses durch die strategische Entwicklung ausgelösten Veränderungsprozesses beeinflusste die Behandlung der Militärinternierten eher indirekt. Es ist vor allem für die sich wandelnde Einstellung zu den Italienern aufschlussreich. Als Summe einer derartigen Annäherung an das Problem lassen sich stark verkürzt folgende Thesen vortragen, die ich dann immer wieder mit einigen Beispielen unterfüttere. Unter politischen Gesichtspunkten ist spätestens seit dem Dezember 1940 erkennbar, dass die Reichsführung den sich abzeichnenden Machtverlust Italiens langfristig, also bezogen auf die Neuordnung Europas in der Nachkriegszeit nach einem deutschen Sieg, als für Deutschland vorteilhaft bewertete. Nach der Absetzung Mussolinis schienen dann deutsche Fernziele, die man intern seit langem diskutierte, realisierbar zu werden. Womit ich Absichten meine und benenne, nicht also sage, dass schon konkrete Pläne existierten, was auch gar nicht zu erwarten war. Es ging zum Beispiel, und diese Planungen waren allerdings schon reichlich konkret, um die Herstellung der uneingeschränkten Vorherrschaft des Deutschen Reiches im östlichen Mittelmeerraum. Eine Absicht, die von der italienischen Marineführung schon 1942 erkannt wurde und dann auf ihre weitere Diskussion auf Führerebene entschieden wurde. Aber darüber hinaus sollte, und das wurde gestern ja bereits immer wieder angesprochen, die Reichsgrenze seit 1943 auch nach Auffassung Hitlers bis in ein Gebiet südlich Venetiens vorverlegt werden. Im Grunde wären nach solchen Vorstellungen alle ehemaligen österreichischen Besitzungen nach dem Krieg deutsch geworden. Entsprechende Befürchtungen Mussolinis lassen sich bereits Anfang Juli 1941 im Tagebuch Czarnos nachlesen oder in den Berichten des Botschafters Alfieri, die er im April 1942 nach Rom sandte und die mittlerweile in Documenti Diplomatici Italiani publiziert sind. Wer die Tagebücher von Czarno und Bottai unter solchen Aspekten der Rivalität zwischen diesen beiden Staaten liest, wird überrascht feststellen, dass der Eintritt Mussolinis in den Krieg gegen die Sowjetunion letzten Endes, anders als in der Propaganda und im diplomatischen Archivmaterial erkennbar, ein auch antideutsch motivierter Schritt war. Ich bin gerne bereit, das in der Diskussion zu erläutern. Ich sage das nur, um zu verdeutlichen, wie sehr sich diese deutsch-italienische Allianz, die ja nie besonders überzeugte, im Krieg auseinanderlebte und auseinandergelebt hat. Dass gestern immer wieder oder am Ende der gestrigen Diskussion erörterte Salvare il Salvabile, das will ich gerne hier anbringen, hat nach meiner Ansicht, wenn überhaupt, Geltung allenfalls für die Zeit vom Juli 1941 bis zum Juli 1943. Aber für die Zeit nach dem September, also nach dem 12. September der Wiedereinsetzung Mussolinis, meine ich, sollte man mit diesem Begriff nicht operieren. Da kann er keine Geltung haben, weil es ganz einfach keine Alternative gab. In Bezug auf die Frage nach den Ursachen für die entwürdigende Behandlung der Militärinternierten ist hierbei also im Rahmen der machtpolitischen Umwertung Italiens vor allem darauf hinzuweisen, dass Hitler und seine Umgebung ihre anmaßenden Ansprüche gegen Italien immer wieder und relativ kontinuierlich mit einem rassischen Verfall des italienischen Volkes begründeten, ja rechtfertigten. In dieser unterstellten Dekadenz meinten sie die Erklärung für den Verfall der italienischen Großmacht an sich gefunden zu haben. Derartige rassenpolitische Aspekte des Umgangs, ich bringe jetzt einige Beispiele, mit den Italienern wurden nach dem 8. September deutlich erkennbar. So empfanden die Repräsentanten der Republik von Salò einen Befehl als diskriminierend, der die Eheschließung deutscher Frauen mit italienischen Männern selbst dann untersagte, wenn diese an der Seite der Wehrmacht kämpften. Doch auch dieses Verhalten hat eine Vorgeschichte. Denn bereits im Juli 1941 war der Leiter des rassenpolitischen Amtes der NSDAP, der Professor Walter Gross, in der Ehefrage an Alfieri herangetreten. In Absprache mit Bormann und Rosenberg sollte die italienische Regierung dafür gewonnen werden, Heiraten zwischen Deutschen und Italienern zu verbieten, auch ihrerseits zu verbieten. Offensichtlich fand keine Reaktion der italienischen Regierung statt, jedenfalls lässt es sich in den Akten nicht nachvollziehen. Was die Nationalsozialisten dabei bewegte, bei dieser frühen Initiative, Gross hat das im Juli 1941 keineswegs verschwiegen, er hat das nur sehr vorsichtig und höflich formuliert, war, was Bormann dann im September 1944 mit aller Deutlichkeit und Brutalität formulierte, die Sorge um die wörtlich Verunreinigung deutschen Blutes. Der Reichsleiter der NSDAP hätte damals angesichts des Statuswechsels der Militärinternierten gerne ein Gesetz herausgegeben, das intime Beziehungen zwischen Deutschen und Italienern untersagte. Da man jedoch mit der Republik von Mussolini formal noch verbündet war, ging das nicht und man musste sich darauf beschränken, über die Gauleiter Druck auf die Frauen auszuüben. Rassenpolitische Aspekte manifestierten sich außerdem in dem Vorhaben, den Italienern nach dem deutschen Sieg die Rolle eines unbewaffneten Arbeitervolks aufzuerlegen. Anfang 1944 hörten Italiener das von einem oder Repräsentanten der Republik von Salò, das von einem Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht ganz unverblümt und ungeschützt. Das ist auch in italienischen Dokumenten nachzulesen. Interessant ist nun, dass das eine Vorstellung war, die Hitler im internen Kreis, während er in seinem Hauptquartier monologisierte, bereits im August 1942 ganz, ganz ähnlich formuliert hat. Auch Faschisten registrierten den rassenpolitischen Maßstab bei der Bewertung von Italienern durch Deutsche. So meldeten etwa Diplomaten Mussolinis aus dem Balkan Gebiet, ihre Landsleute würden von deutschen Verbündeten als essere inferiore angesehen und dementsprechend behandelt. Dazu passte es, dass die rechtspolitische Abteilung des Auswärtigen Amts Ende Oktober 1944 feststellte, es sei unmöglich, bei der Bevölkerung und den inneren Reichsbehörden eine Behandlung der Italiener als Angehörige einer verbündeten Nation durchzusetzen. Das hatte nicht unbedingt etwas mit Rassenpolitik zu tun, aber man war offenbar tief verwurzelt in historisch gewachsenen Vorurteilen, die natürlich Konsequenzen hatten. Wohin solche Ressentiments führen konnten, das reflektiert sich unter anderem in der Anfang 1945 getroffenen Feststellung des Ministerrats der Republik von Salon, die besagte, es sei an der Zeit, dass die Deutschen aufhörten, das Territorium, Zitat, das Territorium der Republik, deren Bürger und Güter als Kriegsbeute, Zitat Ende, zu betrachten. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass der Begriff des Rassismus, auf den ich beim Versuch, die Behandlung der Militärinternierten und den besonderen Umgang mit den Italienern ganz allgemein zu erklären, Bezug nehme, zu Missverständnissen führen kann. Deshalb möchte ich ausdrücklich betonen, dass zahlreiche Faktoren, ich erinnere nur an die vielfältigen Implikationen des Verratsbegriffs, in der konkreten historischen Situation zusammenwirken. Das sollten die Beispiele, die ich Ihnen eben nannte, auch noch einmal klar machen. Jedoch bin ich zugleich davon überzeugt, dass wir darüber hinaus auch Motive zu berücksichtigen haben, die in dem in der Zeit verbreiteten, das muss man auch sehen, dass es so ungewöhnlich nicht war, allgemeinen Rassismus entstammten. Ich spreche hierbei von einem Rassismus, der demjenigen des Genozids an den europäischen Juden nicht vergleichbar ist. Im italienischen Fall haben wir es meiner Meinung nach mit einem Rassismus zu tun, der nicht auf massenhafte Vernichtung, sondern auf nationale Deklassierung zielte, der aber die Hemmschwelle zum Mord, das beweisen die verbrecherischen Befehle ebenso wie die Massaker an italienischen Gefangenen in den Stunden des Zusammenbruchs des Dritten Reichs. Hunderte von Italienern verloren damals noch einmal das Leben, erschreckend niedrig werden ließ. Vielen Dank.